haben die Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit. Und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war. In Petrograd, in Russland, im 17er Jahr. Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt, da wurde er wieder Prolet, worauf sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr. Da hatte der Buschig den Bauch nicht voll und da las er dann ein Dekret, dass der das Korn jetzt fressen soll, der auch das Korn abmäht. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr. Die Herren haben durchs Monokel geguckt und haben die Welt regiert. Und eh ein Matrose in die Neva spuckt, waren sie expropriiert. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr. Und wer dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Muschik, der rote Soldat, haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr.